Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu der Sitzung zum Thema Leadership. Mein Name ist Stefan Gutzeit. Ich bin im Vorstand der Stiftung Charité hier in Berlin, Stiftung der Familie Quandt, mit dem Ziel, Unternehmertum und Innovation in der Medizin, vor allem an der Charité, anzukurbeln. Ich habe die große Freude, heute einen geschätzten Kollegen vorstellen zu dürfen, moderieren zu dürfen, Markus Hipp. Er ist jetzt seit 2006 bei der BMW-Stiftung Herbert Quandt und hat sie umgestaltet, umgepflügt, muss man fast sagen. Leadership, wir sind ja auf einer Entrepreneurship-Tagung, ist nicht nur was Neues starten, es ist oft noch viel schwerer, etwas, das es schon gibt, radikal zu verändern. Ich freue mich, dass ich mit Stefan Gutzeit hier sitzen kann, den ich auch sehr, sehr lange schon kenne und auch er bohrt hier sehr, sehr dicke Bretter. Insofern haben Sie es heute tatsächlich wahrscheinlich eher ein bisschen mit Leuten zu tun an der Stelle, die jetzt nicht irgendwie, darüber können wir auch reden, weil wir das auch schon getan haben, ich auch, was von null auf irgendwas gründen, sondern was es bedeuten kann, Entrepreneurship und Leadership auch in vorhandenen Organisationen zu leben. Ich möchte vielleicht nur einen Faden aufnehmen, der mir, und da steige ich dann in meine eigene, vielleicht doch These oder Grundüberzeugung von Leadership und Voraussetzungen für Leadership ein, die ich jetzt heute hier in vielen Keynotes und in diesen Workshops immer rausgehört habe. Es war wie ein roter Faden und ich vermute mal, Ihnen ist es ähnlich so gegangen. Das fing mit dem Professor Faltin an, der uns allen die Angst nimmt, wir müssten, wenn wir Unternehmer sein wollen, alle Komponenten selber können, wir müssten alles selber wissen. Wir müssen Buchhalter sein und Controller und PR-Manager und Verkäufer, sondern der sagt, das ist es nicht. Also der eine ganz neue Perspektive auf das Thema legt. Wir hatten den Jens Mittelsen-Scheid, der auch ein Grenzgänger ist, aus einem großen mittelständischen Unternehmen kommt und wie ich finde, kam vielleicht fast ein bisschen zu kurz in der Vorstellung, wirklich einer der innovativsten Stifter dieser Republik ist. Er hat vom Bundesverband Deutscher Stiftungen nicht umsonst den Preis für sein Lebenswerk bekommen, weil er unglaublich pfiffige, originelle Stiftungen gegründet hat. Nicht irgendwie nur mit Geld arbeitet, sondern mit ganz neuen Verbindungsformen. Meine Grundthese lautet, ich glaube, wir brauchen in der Zukunft viel mehr Führungskräfte, Leader, wie auch immer man sie nennen will, Menschen, die tatsächlich die Fähigkeit haben, ganz unterschiedliche Welten miteinander zu verknüpfen. Das heißt, wir brauchen nicht Leute, die nur Fachleute in einem Gebiet sind, sondern wir brauchen mehr Menschen, die ganz unterschiedliche Handlungssysteme miteinander vereinen und in neue Verhältnisse bringen können. Moderne Gesellschaften brauchen einen intensiven Dialog zwischen den verschiedenen Sektoren, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, um sich zu entwickeln. Das klingt ziemlich banal, ist es aber nicht. Ich mache jetzt mal kurz das Beispiel. Ich bin Philosoph und Theologe, habe ich studiert, ursprünglich mit einem ganz anderen Berufswunsch, wie man bei Theologie dann vielleicht raushört. Aber katholisch, dann kommen doch solche Komplikationen ins Leben. Wurde also nicht Jesuit, sondern habe dann geheiratet. Das heißt, ich muss mich relativ früh mit diesem mit diesem Philosophiestudium neu orientieren und bin dann im Grunde so in meiner ersten Berufslebenserfahrung ziemlich durch die Sektoren gekurvt. Ja. Und das war eine unglaublich spannende Lernerfahrung zu sehen. Am Anfang war das Wissenschaft, dann Verlagswesen, Stiftungswesen, dann habe ich eine NGO, einen Verein gegründet, der sehr rasant wuchs. Und dann kam ich in die Wirtschaft, war im Vertrieb. Und was ich bemerkt habe, und da bestätigt sich dann diese Satzungsthese von uns, diese verschiedenen Welten ticken alle komplett unterschiedlich. Die Sprache, die dort gesprochen wird, die Verhaltensformen bis hin zur Gestik, das fängt bei der Kleidung an. Machen Sie mal ein Seminar mit Managern und Leuten aus dem dritten Sektor. Da brauchen Sie doch kein Wort geredet haben. Das sind ganz unterschiedliche Kulturen und es ist schlicht nicht selbstverständlich, dass die sich verständigen sollten. Das ist meine erste These als Führungskräfte der Zukunft. Mindestens in unserer ersten Ausbildungs- und es sollte in der Bildung schon anfangen, dann in der Ausbildungsphase, im Studium und dann in der Berufseinstiegsphase, mindestens 2 oder 3, auf jeden Fall so viel wie möglich, sehr, sehr unterschiedliche Handlungssysteme mal von innen kennenlernen, anschauen. Ich ging in den Vertrieb Und es war eine absolute Schlüsselerfahrung, kann ich jedem nur raten. Also gerade wenn Sie über Entrepreneurship und sowas nachdenken, das war pure Neugier. Sie können das ja als Theater, als Cultural Entrepreneur für sich inszenieren. Sie können einfach sich die Krawatte anbinden und sagen, ich schaue das mir mal an, ich bin doch nicht blöder als die anderen. Das will ich jetzt wissen. Und das wollte ich wissen und das hat funktioniert. Ich hätte da innerhalb kürzester Zeit einsteigen können. Ich habe extrem viel gelernt im Vertrieb und im Marketing, wie das funktioniert. These 1, wo immer man das kann, und zwar nicht nur so hinschnuppern, sondern mal gucken, wirklich reinzugehen in so ein Handlungssystem und zu gucken, wer gestaltet und warum gestaltet man in so einem System und warum nicht. Sie haben immer höchstens 10%, ich jetzt würde mal den Begriff verwenden, Intrapreneure, Menschen, die führen, die von sich her einfach führen, die einfach, wenn man so will, vorne drauslaufen und das Gegebene nicht einfach hinnehmen. Dann haben Sie einen ganz großen Block, der die Arbeit macht, ja, das ist ganz, ganz wichtig, der den motiviert macht, und einen kleinen Block, der auf der Bremse steht. Das haben Sie immer und das ist eine Grundstruktur, wenn Sie das mal beobachten, durch alle Organisationsformen. Und die Frage ist, was macht am Ende diese Leadership-Kompetenz aus? Theoretisch habe ich das mal gelesen bei dem Herfried Münkler hier in Berlin, diesem Elitenforscher unter anderem und Soziologen, der hat das mal definiert, im Grunde als den Mut kalkulierter Regelverletzung. Also Sie haben ein System und es hat, da haben Sie 100% und Sie können sich in dem bewegen. Und der Entrepreneur oder der Leader, der Führer, das ist ein blöder Begriff, darf man immer noch sagen, also die Führungskraft, das merkt man schon, wie verkrampft wir damit umgehen, der ist der, der dieses Regelwerk wirklich kennt, aber es kalkuliert und verantwortungsvoll bricht. Ja? Das ist zum Beispiel eine Beobachtung, die man tatsächlich sehen kann. Und manchmal muss man sie gar nicht brechen. Das, was man eher beobachtet, ist, dass die Leute den Handlungsrahmen gar nicht ausnutzen. Ja? Also meistens bewegt man sich aus Vorsicht und Angst, das ist dann auch eine Frage der Kultur, ohnehin nur 80-90% in dem, was man könnte und dürfte. Also es wäre schon sehr, sehr viel, wenn man den Handlungsrahmen einfach mal umdreht und sagt, wie weit kann ich eigentlich gehen? Ich will es mal bei dieser ersten These belassen, dass wir uns erstens, dass Leadership damit beginnt, dass man die vorgegebenen Handlungsrahmen wirklich völlig ausnutzt und verantwortungsbewusst im richtigen Moment auch mal bereit ist, einen Tick zu überschreiten. Peter Drucker hat mal gesagt, Management is about doing things right and leadership is about doing the right things. Also ich wollte kurz diesen Gegensatz aufbringen und was du davon hältst, aus deiner praktischen Erfahrung. Der ist gerade heftig kritisiert worden von Friedmund Malik in St. Gallen. Der hat gesagt, völlig überzeichnet. Amerikanische Mode, man braucht eigentlich beides und die besten Leute sind eigentlich beides. Man muss nämlich im System optimieren können und muss dann, wenn es gefordert ist, auch das System radikal weiterschieben und verändern. Wie würdest du diesen Disput sehen? Wenn es dem Unternehmen als solchem noch gut geht, dann mag das stimmen. Aber wenn ein Unternehmen komplett in eine Sackgasse gelaufen ist, dann bedeutet Leadership, dass man das erkennt und schon deutlich radikaler umsteuert. Was man nicht machen sollte, ist eben die falsche Innovationsrichtung eingehen und vor allem aber auch nicht zu schnell das, was wertvoll ist. Das wäre das Erste, was man erkennen muss. Was ist denn wirklich wertvoll an der Geschichte? Da gibt es ja Traditionen und da gibt es Dinge, die man am Anfang gar nicht sieht. Und wenn man die erkennt, dann muss man sie bewahren und daraus dann was Neues entwickeln. Hagen, du hast gesagt, mit anderen Menschen, das ist entscheidend. Führung hat mit Menschen sehr viel zu tun, mit sich selbst zunächst mal und mit anderen Menschen. Wittgenstein hat mal gesagt, wer die Welt verändern will, muss zunächst mal sich selbst verändern. Was meint er damit? Wenn man führen will, muss man zunächst mal Selbsterkenntnis haben. Man muss wissen, was man kann, was man nicht kann. Man muss an sich arbeiten. Wer führen will, muss andere Menschen mitnehmen. Eine Definition, die ich im Kopf habe, ist Leadership is getting things done through other people. Und zwar nicht durch Anweisen. Ja? Man stellt sich es immer so einfach vor, da sitzt ein Markus Hipp an der Spitze einer Stiftung, aber das reicht natürlich nicht. Man muss überzeugen und man muss begeistern. Und man kommt dann sehr schnell zum Thema Menschenbild. Was für ein Menschenbild haben wir eigentlich? Der Mensch besteht nicht nur aus dem Intellekt, aus dem Kopf, so wie deutsche Universitäten ihn sich vorstellen, wo Fakten und Fakten und Fakten reingefüllt werden müssen, sondern Leadership hat auch viel mit Willen zu tun, mit eigener Willensstärke, und mit dem Überzeugen anderer Menschen, etwas auch selbst zu wollen und es nicht nur von Anreizen gesteuert zu machen. Es hat auch viel mit Emotionen zu tun, die eigenen Emotionen in den Griff zu bekommen und anderen helfen, ihre in den Griff zu bekommen. Das heißt also, wenn deutsche Universitäten auf Leadership nicht vorbereiten, hat das damit zu tun, dass sie ein sehr verkopftes Menschenbild verkörpern. Leadership erfordert den ganzen Menschen, in dem der führt, aber auch in dem, der geführt wird. Die Personalpolitik von Robert Bosch fokussiert in einem Satz, ich weiß nicht, 6 Worte, der sagte, finde den richtigen Kopf und die Arbeit ist getan. Bei BMW heißt das Leitbild für eine Führungskraft, man muss den am stärksten fördern, der einen am schnellsten ersetzen könnte. Also der im Grunde das, was man selber kann, offensichtlich möglicherweise schneller, noch besser könnte. Das ist eine brutale Herausforderung, weil die meisten Führungskräfte agieren eher mit Angst davor, vor den starken Leuten im eigenen Team. Ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich ganz, ganz schnell in meinem durch meinen experimentellen Berufsweg herausgefunden habe, was ich kann. Aber noch viel, viel mehr habe ich rausgekriegt, was ich nicht kann. Für mich wäre es kein größerer Erfolg als nach 5, 6, 7, 8 Jahren, wenn ich eine Organisation auch transformiert oder geführt und meine Impulse gegeben habe, wenn ich einen identifiziere, sei es von außen oder von innen, der sagt, der kann das jetzt besser oder es wäre jetzt zum Beispiel gut für ein paar Jahre, das Geschäftsmodell weiterzumachen, dann spüre ich in meiner Haltung und in meiner Rolle oft schon wieder den Impuls, auch diesen Platz dann freizuräumen. Hier sitzen 2 Stiftungsvorstände vor Ihnen. Sie sind heute Gast einer Stiftung. Die Rolle von Stiftungen wandelt sich. Wir bewegen uns weg von der alten Scheckbuchphilanthropie, Scheck schreiben und beten. Und wir sind selbst Impulsgeber geworden. Das ist Markus Hipp in der BMW-Stiftung. Das versuchen wir auch bei der Stiftung Charité. Es versucht sicherlich auch Günter Faltin. Stiftungen sind in Deutschland noch oft viel zu staatsnah. Sie sollten die Chance nutzen, dass sie sich selbst gehören, dass sie unabhängig sind und sollten Impulse hineinsetzen in die Gesellschaft. Auch das Verhältnis Stiftungen zu Universitäten wird sich neu justieren mit dem Ziel von mehr Kreativität. Jetzt fällt das Wort doch. Danke Ihnen allen und schönen Abend.